liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast UFO Folge 9. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich habe ein Problem und zwar ist mein Startvolumen voll und deswegen kann es gut sein, dass wir zwischendurch einen Cut setzen müssen. Ich habe eben sämtliche wichtige Dateien des letzten Jahres von meinem PC runtergelöscht. Moderieren gelöscht. Auf Messers Schneide, heute im Podcast UFO. Oder, wie Leute das schon genannt haben, UFO. Das ist übrigens sehr dämlich. Unser Podcast wurde schon UFO genannt. Nein, wir sind nicht der Podcast gut. UFO. Ist auch gut, seine einzigen Zuhörer zu beleidigen. Ja, das ist wirklich selten dämlich. Um dann nochmal weiterzumachen bei der Beleidigung. Es hat jemand geschrieben, wenn jemand Florentin Will gut findet, dann hört euch seinen Podcast an. Das ist sehr nett. Das ist um dann zu dem Entschluss zu kommen, Dank. Dass er gar nicht so geil ist. Nee, aber ich finde, das ist irgendwo ein relativ offensichtlicher Hinweis. Das ist, wenn du sagen würdest, hey, du findest die Beatles gut, dann geh auf ein Beatles-Konzert. Das ist so ein bisschen so ein, okay, da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Mein Gott, tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder anfange, irgendwie Zuschauer zu beleidigen. Das ist der einzige Gag, den ich mir vorbereitet habe. Der ist jetzt raus, jetzt hängt es an dir. Ich habe noch eine Geschichte zum KFC. Ansonsten ist diese Folge wieder ein absoluter hoffnungsloser Hoffnungsschimmer. Das funktioniert einfach nicht. Warum eigentlich nicht? Wir haben beide Tweets am Laufen. Das ist die schlechtmöglichste Situation, gerade jetzt einen Podcast aufzunehmen. Wir haben beide gerade Tweets rausgehauen. Wir sind beide geltungsbedürftige Arschlöcher, die alle 5 Minuten schauen, wie viele Favorisierungen ihr Tweet jetzt schon hat. Ich habe eine. Das wird einfach nicht. Wir sind einfach komplett abgelenkt. Ich habe weiterhin eine Favorisierung von dir. Ja, deswegen bist du auch so schlecht drauf. Deswegen konzentrierst du dich auch gar nicht. Ganz kurz, ich möchte den Tweet kurz mal vorlesen. Ach Leute, ich brauche keine Intervention, das war in Anführungszeichen, Menschen, die Interventionen brauchen. Das ist von der Struktur her schon viel zu kompliziert, das verstehen die Leute nicht. Dieses mit ist aber nicht mein bester Wer hat das gerade gesagt, das funktioniert einfach nicht. Ach Stefan, weißt du noch damals, als wir uns gegenseitig Streiche gespielt haben? Toll. Als wir hier angefangen haben im Podcast-Business. Ich meine, was soll ich sagen? Stefan Titze schaut mich hier an mit so einem Hundeblick. Du warst eine Stunde zu früh im Studio. Vor einer Stunde bist du hier reingekommen. Beschwerst dich bei der Putzfrau. Erstmal, du siehst dich gar nicht, wir sehen uns gar nicht. Dann haben wir kein Studio. Du hast den gesamten Kaffee weggeschüttet. Und wir hast den ganzen Kaffee weggeschüttet, den ich gestern noch gekauft habe. Kannst du mal bitte aufhören, immer in mich einzulabern? Du hast den Kaffee weggeschüttet. Wir labern jetzt seit 5 Minuten ununterbrochen ineinander rein. Nein. Du hast den Kaffee weggeschüttet, den ich gestern gemacht habe. Sitzt hier seit einer Stunde im Studio, langweilst dich, twitterst irgendeinen schlechten Scheiß raus, hab ich nichts damit zu befürchten. Unser heutiges Thema, liebe Leute. Eine Frage. Bist du Banksy? Ich will jetzt eine Antwort drauf haben. Ich will jetzt eine Antwort drauf haben. Und man muss auch Ja sagen, ne? Wenn man Banksy ist und man gefragt wird, muss man Ja sagen. Und das da wären wir auch schon beim Thema. Da wären wir schon beim. Wir labern sehr doll ineinander rein heute, weil wir anscheinend einen Delay haben. Dann nach Berlin hat man einen Delay. Das ist okay. Ja. Marino meint. Nein. Ich rap so krass, meine Rhymes haben Delay. Du nicht, aber das ist okay. Übrigens, wir haben vor, bald unseren nächsten Podcast zu starten, und zwar einen Freestyle-Rap-Podcast, wo wir zusammen mit einer noch unangekündigten Person, Antoine Monod, versuchen werden, den Rap-Olymp zu erklimmen. Und das wird großartig. Also stay tuned, wie man so schön sagt. Also du bist du eigentlich als Werbeträger relevant? Siehst du dich als Werbeträger? Nein, noch gar nicht. Du bist ja, also ich sehe das Podcast-UFO sehe ich als Werbeträger. Ich finde, wir sollten ja öfter auch mal Werbung einstreuen. Aber ich selber, mich eigentlich persönlich, ist ja jeder, ich sehe mich nicht als Werbung. Jeder mediale Output ist ja eigentlich nur dafür gemacht, um Werbung zu tragen eigentlich. Ne? Es ist ja eigentlich alles nur eine Farce. Es ist ja alles nur das ist wie so ein Kind, dem du irgendwie so einen Schokoriegel zeigst. Sicher, dass du das Wort Farce und dann steckst du da so einen Brei rein. Was benutzt? Das Wort Farce. Hast du es in einem richtigen Kontext benutzt? Ja. Ich wollte nur mal Dinge hinterfragen. Das ist meine neue Art. Der neue Stefan hinterfragt Dinge. Aber es ist okay. Einfach. Aber ganz kurz, also wenn jetzt Samsung zu dir kommen würde und dich fragen würde, hey, hast du nicht Lust, das neue Samsung Xperia 228, 180 Grad zu promoten? Dann würde ich dem Samsung-Mann mit meinem iPhone in die Fresse schlagen. Aber hättest du dann nicht Angst, dass das Samsung zu schnell und einfach zu benutzerfreundlich ist? Würde dir das nicht Angst machen? Würdest du nicht sagen, dieses Smartphone ist einfach zu gut, zu fortschrittlich, als dass ich dafür Werbung machen kann? Oder wie würdest du es angehen? Das ist eine gute Sache. Ist man zu gut für das Produkt, was man gerade Werbung macht? Nee, ist das Produkt zu gut meine ich für einen? Ja. Genau, sorry. Ich hab, ja. Hab ich, dass du einfach sagst, hey, ich bin ein Riesenfan von Milka. Ich glaube nicht, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin. Ich glaube, ich bin nicht das richtige Gesicht dafür. Ich bin Leute, weder lila noch eine Kuh. Die lehnen wirklich Werbedeals ab, weil sie zu sagen, ich bin nicht gut genug dafür. Sehr gut. Ja, nee, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht zu sagen. Das ist auch gut. Unser also wir haben ganz kurz, wir müssen von vorne anfangen, Florian. Wir müssen die Leute mit ins Boot holen. Wir haben uns heute okay. folgende Themen überlegt. Thema 1, ja. Thema 2, ja. nein. Und nein. Das ist eine gute Sache. Das habe ich auch schon mal gesagt irgendwann, wenn man Podcasts macht und du stellst eine Frage oder der andere stellt eine Frage, einfach immer nein sagen. Das ist alles sehr ablehnen, gut, um das Gespräch anzukurbeln. Damit der andere einfach auf Trab bleibt. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn mir jemand einen Werbedeal anbieten würde, wäre das, Werbedeal? Glaube ich, meine erste Reaktion. Du wurdest karikiert, immerhin. Soweit ich weiß nicht. Aber was wir mal hatten, wir haben mal irgendwie so aus Spaß eine Werbung gedreht für einen großen deutschen für einen Autohersteller. Und dann hieß halt so, hey, wir hatten gerade Zeit, in der Werbung mitzuspielen. Ihr dürft einen, ich sage jetzt mal, AMW fahren. Ihr dürft einen AMW fahren, wer hat Bock? Und da ich gerade nichts zu tun habe, bin ich mitgefahren, bin da irgendwie durch die Gegend gefahren und dürfte auch so cool sliden und so in dem AMW. Und dann wurde das irgendwie veröffentlicht, die Werbung, irgendwie AMW wollte es nicht. Und dann waren wir am nächsten Tag irgendwie bei Journalistenschülern eingeladen, um so unser Projekt vorzustellen. Und dann fragt einer dieser investigativen Hochjournalisten, ja, Herr Will, wie ist das denn? Sie haben jetzt Werbung gemacht für AMW. Können Sie sich denn mit dem Konzern überhaupt identifizieren? Und wie sieht das überhaupt für Sie aus, sich als Marke? Und ich bin da total in Bedrängnis gekommen. Von, ja, ich weiß nicht, die machen ja auch, klar, jetzt mit dem Ölleck und so im Meer und so und hier und da. Und das, also es war eine Katastrophe. Ich meine, man muss aufpassen, Werbung ist ein heißes Eisen. Da sind Leute sehr, das ist auch so, ich glaub, sehr emotional, was das Opel angeht. Opel hat ja jetzt Jürgen Klopp lange als Testimonial gehabt. Und die sind da ja auch lange sehr gut, Achtung, mit Gefahren. Aber ich glaube, er will bald aussteigen, oder? Ich glaube, er will ausgestiegen werden von Opel. Oder er legt noch einen Gang zu. Es ist nämlich so, dass Dortmund jetzt ja, du bist ja ein Fußballfan, ne? Der BVB ist du redest zu schnell, drück mal auf die Bremse gerade. Du bist ja kein Fußballfan, oder? Nein. Und deswegen ist es ja so, dass Dortmund, weil die ja gerade relativ schlecht dabei sind, wenn ich so langsam rede, dann denke ich auch zu viel darüber nach. Ich kann da so schnell reden. Das ist kein gutes Zeichen. Man muss eigentlich schnell reden, damit man nie in die Möglichkeit kommt, eine innere Zensur anzuwerfen. Darf man gar nicht. Das stimmt. Das ist mir echt aufgefallen beim langsamen Reden. Aber es ist so, ich glaube, dass Opel sich an einem gewissen Punkt geärgert hat, dass sie Jürgen Klopp genommen haben, weil er jetzt nicht mehr für Erfolg steht. You know? Stimmt. Das ist ein guter Punkt. War das nicht genauso? Hat nicht irgend so ein Konzern Otello oder irgendwie sowas sein gesamtes Marketing-Konzept auf Bruce Darnell ausgelegt? Irgendwie Ubuntu, der ist die Wahrheit oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, und innerhalb von 18 Minuten nach dem Ausstrahlen der Werbung kannte niemand mehr Bruce Darnell. Und es war einfach nur noch lächerlich. Aber sie hatten halt auf allen ihren Firmenwägen, auf ihrem Hochhaus, groß stehen, Okomoko, der ist die Wahrheit. Und es war auch, glaube ich, danach gab es noch eine Firma, die sich nur, also die ganze Marketingmaschinerie, diese Milliarden Euro Marketingbudget, nur Buttons in Bruce Darnell gesteckt haben. Ja, so große Pappaufsteller, die man jedem Kunden mitgegeben hat. Und alle, die Firma bis dahin kannten, sind von der Unbekanntheit von Bruce Darnell, haben die auch gleich den Namen der Firma vergessen. Du hast ja mal ein Jahr lang in einer Telefonzelle gelebt. Wie war das so? Wie war das so? Wie warst du da so aufgelegt? Du warst doch DJ, wie warst du so aufgelegt? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Du warst ja DJ, wie warst du so aufgelegt? Sehr guter Gag. Kennst du Witzvariationen? Nein. Ich habe mal bei einem, also immer mit Anruf, ich habe mal bei einem DJ angerufen, aber der hat gleich wieder aufgelegt. Sehr guter Gag. Ich habe mal bei Weight Watchers angerufen, aber die haben nicht abgenommen. So, jetzt will ich noch drei hören, dann bin ich beeindruckt. Wie heißt dieses scheiß Land, ey? Warte. Hongkong. Die Geografie kennen. Hongkong. Nee, genau, ich habe mal in Tibet angerufen, war aber besetzt. Was ist das richtige Land? Ich weiß es nicht. Das könnte auch falsch sein. Ist egal. Der Inhalt ist egal. Ja, eigentlich, egal. Es geht nur um den Gag. Es geht nur um den Gag und der Inhalt und die Satzschreibung, wie wir bei dir eben auch erfahren haben. Du hast mir nämlich im Geheimen verraten, dass wenn die 140-Zeichen-Grenze bei Twitter erreicht ist, dass dir dann sowohl die Satzzeichen völlig egal sind, als auch, du schreibst nur noch Wörter falsch. Hauptsache, der Gag kommt an. Ja, ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum viele junge Leute nicht so gut in Rechtschreibung sind, weil sie einfach dieses Twitter-Syndrom haben. Sie müssen einfach alles so kurz wie möglich schreiben. Grund, das ist auch der Grund, warum Klassenarbeiten nur noch 140 Zeichen lang sind bei den meisten Fällen. Das war ein Mörder-Gag. Das war ein Mörder-Gag, da kann man auch mal lachen. Wir haben heute ein sehr starkes Delay. Ich habe dir tatsächlich gar nicht zugehört. Ich hab nur von der Melodie deines Satzes gehört, dass es ein Gag war und musste lachen einfach. Das reicht oft auch einfach schon so. Nee, wir haben heute ein sehr starkes Delay und ich glaube, das demotiviert einen auch ein bisschen, wenn der Mitmoderator immer erst sehr spät lacht und man weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch auf den Witz bezogen war. Ja, aber kennst du das, wenn man bei Starbucks ist und dann wollen die deinen Namen wissen und dann schreiben die aber einen ganz anderen Namen auf deinen Becher? Ja, toll. Oder? Gut. Oder das zum Beispiel bei Starbucks heißt der kleinste Becher Tall. Hä? Was soll das denn heißen? Tall heißt doch groß. Was machst du da gerade? Hast du gerade deinen Gag-Ordner gefunden? Oder zum Beispiel, ich finde irgendwie, wer aufs Smartphone schaut den ganzen Tag, der verpasst sein ganzes Leben. Irgendwie. Ist dir aufgefallen, dass Segways wahnsinnig komisch aussehen? Ja, ist mir aufgefallen, tatsächlich. Oder Fische. Sind Fische nicht lustig? Ach. Ja, oder Aale. Ich meine, ich dachte mir, der Vorteil vom Älterwerden ist, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass man von einem Aal getötet wird. Oder? Also, als einziger Vorteil. Oder ist das so? Ich meine, je älter du wirst, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ne? Oder? Ja, aber desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jung stirbst. Zum Beispiel. Nee, je älter du wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an Altersschwäche stirbst, oder? Ja. So kann man es machen. Das kann man so machen. Ist es aber auch nicht so die Erkenntnis, wo man sagt, wow, wo man als Podcast-Hörer alle seine Sachen niederlegt, die man gerade macht. Und sagt, wow. Das heißt, mit jedem Tag, den man überlebt, ist die Wahrscheinlichkeit, eines unnatürlichen Todes zu sterben, höher. Das heißt, je länger man lebt, desto länger lebt man. Das ist Fazit. Herzlich willkommen zur Best-of-Folge. Denn egal, was für Folgen wir noch raushauen. Ich bin gerade auf witze.net. Allein. Du weißt, was mir letztens passiert ist? Ich habe meinen Zahnarzt im Bangbus getroffen. Das sind Hashtag awkward. Ist blöd, wenn man die sich schon als Tweets formuliert hat einfach. Das ist blöd, dann kann man die nicht so gut ins Gespräch einbauen. Ja, weil sie nur 140 Zeichen lang tragen einfach. War in einer Meinungsumfrage. Ich find's auch gut, wie unser Podcast von einer selbstkritischen, ironischen Vorzeigejournalismus-Schule geworden ist zu einem schlechten Runterrattern von Pointen. Das gefällt mir nicht. Wie kommt denn das heute eigentlich? Naja, wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kleinen Werbung. Bis gleich. Macht's gut. AMW. Zoom, zoom. Kreateur d'Automobil. Was auch der schlechteste Slogan überhaupt ist. Einfach irgendwas, was man nicht versteht. Es war wahnsinnig einprägsam. Genau, was man nicht versteht, macht VW aber in Amerika auch. VW. Ist das auch das Auto? Das Auto. Wer soll das verstehen? Ja, aber Auto versteht wer man ja. Soll Auto verstehen? Niemand versteht es. Aber ich meine, wie schlecht müssen die Vorschläge für den Slogan in der Konferenz gewesen sein, dass man sich für einen entschieden hat, den niemand versteht? Ich meine, der Slogan ist schlecht, aber er ist immer noch besser als alle anderen, weil alle anderen versteht man und dann sind sie noch schlechter, als wenn man sie einfach nicht verstehen würde. Ich finde aber auch von Mazda dieses Zoom Zoom, finde ich sehr befremdlich. Ja, aber da gab es doch mal so einen coolen Song, wo dieses Zoom Zoom dann eingebaut wurde. Ja, aber danach haben die halt ihre ganze Werbekampagne anscheinend so Bruce Darnell-mäßig nur auf diesen Song gestützt, ist auch scheiße. Und Zoom Zoom ist auch nicht wirklich ein Geräusch, was Autos macht. Brumm Brumm will ich ja noch verstehen. Oder Hup Hup. Ja. Auch gut. Mazda. Hup Hup. Fände ich sehr schön tatsächlich. Bum bum. Einfach genau am Objekt. Man muss gar nicht groß drum rumschlöseln, sondern man verkauft einfach nur Autos. Schlöseln. Herzlich willkommen zu Wir erfinden Wörter, der Neologismus-Podcast mit Florentin Will. Zniesel. Jetzt habe ich die Anmoderation gar nicht gemacht, oder? Haben wir eine Anmoderation gehabt? Nein, das war die Werbung. Jetzt kommt die Anmoderation. Hattest du eine? Herzlich willkommen. Heute bei uns, wie hieß er noch gleich? Hoffentlich ist er wirklich gekommen. Antoine Monot! Hey, Antoine Monot! Antoine Monot, hey, wie geht's dir? Oh, ich glaube, er hat kein Mikrofon. Ist dein Mikrofon an? Happy birthday to you. Ich glaube, sein Mikrofon ist nicht an. Man kann happy nicht hören. Happy birthday to you. Kann jemand mal ganz kurz schauen, ob Antoine Monot's Mikrofon an ist? Happy birthday! Ich glaube, er sagt er was. Ich höre es nicht. Monot. Happy birthday to you. Daddy Lay. Antoine. Hat Antoine Monot heute einen Geburtstag? Woher hat sich das eigentlich durchgesetzt, aber wir können wir froh beide sein. Wir können direkt los. Also, wir haben zumindest einen Fehler schon mal nicht gemacht. Wir haben theoretisch nicht den Geburtstag vergessen, wenn er Geburtstag hat. Also, ja, das stimmt. Es ist ein guter Tipp, wenn man Gäste hat, immer Happy Birthday singen, weil die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 365, dass man den Geburtstag vergessen hat. Ach so, findest du es schlimmer, den Geburtstag zu vergessen, als den Geburtstag fälschlicherweise ja, anzunehmen? Auf jeden Fall. Wirklich? Ich finde, Happy Birthday, das hat unser Produzent der Sendung, bei der wir beide arbeiten, gestern gesagt, dass Happy Birthday. Du kannst Gags auch einfach als deine eigenen raushauen, ist kein Problem, das checkt. Ich habe gestern gesagt, den guten Gag gemacht, dass Happy Birthday von einer netten Geste immer mehr, je älter man wird, in eine peinliche Situation bringen geworden ist, oder? Ja. Muss man noch sagen. Ja, ja. Klassisches, wo soll ich hinschauen? Soll ich mitsingen? Ja. Mitsingen geht gar nicht. Ich glaube, das ist und auf der Folterordnung noch eins unter Waterboarding, ist den ganzen Tag Happy Birthday gesungen zu bekommen und nicht zu wissen, was man tun soll. Das ist schon sehr unangenehm. Ich bin immer so ein Mensch, ich habe ein sehr gut durchblutetes Gesicht und ich werd sehr schnell sehr rot und dann auch Leute, die sagen, wow, du bist total rot, fickt euch Leute, das hilft ja, einem nicht. Das Schlimmste, ja. Man weiß, dass man rot ist, wenn man rot ist. Genau, ja, man weiß es, weil der Kopf ultra heiß ist und dir das Gehirn schmilzt so heiß. Und schreib das nochmal auf dein T-Shirt. Was eigentlich mit lustigen T-Shirts? Wollen wir darüber reden? Lass mich nochmal, jetzt habe ich gerade Geschichte angefangen. Ah, okay, cool, sorry. So ist ein gnadenlos. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir haben die Anmoderation, gemacht? Ich weiß es gar nicht. Mach doch nochmal die Anmoderation. Du machst auch so schöne Anmoderationen, die hört man gerne zu beim Anmoderieren. Herzlich willkommen beim Podcast UFO, heute wieder mit heißen Themen aus Natur und Umwelt. Wir schauen uns heute mal Stefan Titzes Liebesleben an. Bis gleich, jetzt kommt noch erstmal ein Song von Natasha Bedingfield. Heißt sie so? Bis dann, macht's gut, tschüss. Wir haben eigentlich noch keinen Catchphrase. Tasha, ne? Also, das ist auch als Radiomoderator gut, zu fragen, heißt sie so? Ja, aber ist tatsächlich, ich würde gerne in so seriösen Medien mehr Emotionen sehen oder auch so bei den Nachrichten so, das interessiert mich jetzt nicht so, aber okay, Gazastreifen, wieder 8 Leute ermordet worden. Gazastreifen, heißt der so? Heißt der so? Also dieses, oder auch mal kurz nach rechts gucken, wer hat sich diesen dämlichen Namen eigentlich ausgedacht? Gazastreifen. Gaba? Ist das nicht anders? Ja, kann gut sein. Kommt noch eine Zugabe von dir oder nicht? Nee, es kommt keine Zugabe mehr. Wie geht's eigentlich dem Fahrrad, das ich dir verkauft habe? Sind das diese neuen Impro-Comedy-Skills, die du gelernt hast? Dem geht's wahnsinnig gut. Ich fahre jeden Tag damit rum. Nur schade, dass ich. Es ist ein Tandem. Schade, dass du alleine damit fahren musst. Dass ich alleine damit fahre. Kann man mit dem Tandem alleine fahren? Oder erstmal sieht es traurig schon, aus. Ist tatsächlich auch immer noch meine Vorstellung von dem lustigsten Auftritt aller Zeiten. Irgendwie jeden Tag zur Uni fahren mit dem Tandem alleine. Weil man einfach beim Gebrauchtwagen-Fahrradhändler kein anderes Fahrrad sich leisten konnte als dieses scheiß Tandem. Ist es der lustigste Auftritt oder ist es der traurigste Auftritt? Sowohl als auch. Aber ich weiß nicht, was erbärmlicher ist. Einfach alleine fahren oder irgendwie so einen großen Teddybären oder sowas. Hinten auf den anderen Sitz setzen, so im Sinne von, haha, was für ein cuter Typ, hahaha. Ha, ha. Oder ist es noch erbärmlicher? Oder ist es noch erbärmlicher, die ganze Zeit mit einem Bananenkostüm rumzulaufen? Ja. Einfach, weil es das Billigste war, was man gerade gefunden hat. Das stimmt, aber kommt tatsächlich immer gut an. Immer. Bananenkostüm, ich habe von einem Kumpel gehört, die waren bei Karneval unterwegs und eine wahnsinnig gute kreative Kostüme angehabt. Und der eine, der die Banane war, war der, mit dem alle Fotos machen wollten. Warum? Man muss ja überlegen, was man sich zum Karneval anzieht, weil man ist ja nicht nur normal als Mensch unterwegs, sondern man macht ja gewisse Dinge. Man ist betrunken, man kotzt in die Ecke, man macht irgendwelche Frauen an. Und jetzt muss man sich überlegen, in welchem Kostüm sehen diese Handlungen besonders imposant aus. Ja? Ein normales Bananenkostüm, boring. Ein Typ im Bananenkostüm, der sich übergibt, lustig. Ja? Das funktioniert besser als ein Darth Vader, der sich übergibt. Das ist nicht so lustig wie eine Banane. Weil man vor allem, du musst auch den Helm abmachen. Du musst den Helm abnehmen. Ja, und dann bist du schon mit Darth Vader. Du bist nicht mehr Darth Vader, du bist Darth Vader ohne Helm. Genau, und du hast dir nicht die Mühe gegeben, auch noch das Darth Vader Make-up unterm Helm anzulegen. Genau. Und dann weiß jeder sofort, dass es eigentlich gibst dir nicht die Mühe, als Method Actor zu sterben, weil Darth Vader stirbt ja, wenn er die Maske abnimmt. Ja, absolut. Sag mal ganz kurz, du bist ja eine Zitatkanone, ne? Also, sag ich mal, du redest ja druckreif. Das ist wie am Geburtstag so von Leuten, wo man dann erfährt, dass sie einen gar nicht kennen, denen sie einem Dinge schenken, die man absolut nicht mag. Und das machst du doch, das magst du doch, oder? Genau das, was ich dir gerade geschenkt habe, magst du doch. Nein! Oder also, das ist genauso was, wie Leute einfach in Schubladen stecken, ohne sie zu kennen. Ja, okay. Im Sinne des Podcasts bin ich eine wahnsinnige Zitatkanone. Ich wollte über ein paar Zitate von dir reden, die du im letzten Jahr so rausgehauen habt. Also, um euch mal ein bisschen zu ersparen, dass ihr euch jetzt nicht, wenn ihr sagt, oh, Folge 9 hat mir richtig gut gefallen, muss ich mir die anderen 8 auch noch anhören? Nein. Ihr müsst einfach nur euch hier die besten Zitate von Stefan Titzer rausholen. Ich habe mal eine Liste gemacht von den besten Zitaten, die Stefan Titzer rausgehauen hat im Laufe der 8 Folgen. Und einfach nochmal, dass du da nochmal Stellung dazu nimmst. Also, was hat es genau bedeutet? Wie bist du darauf gekommen? Also einfach nochmal ein bisschen ausführen, okay? Machen wir quasi einen Audiokommentar zu einem Audiomedium. Genau. Ein Live-Audiokommentar zu uns selbst. Das sollten wir ein Spiegel. Ein Audiospiegel sozusagen. Lass uns mal demnächst echt eine Folge, die wir irgendwie die dritte Folge oder so, lass uns mal einen Audiokommentar zu aufnehmen. So, dass 4 Leute gleichzeitig reden und nicht nur 2 wie sonst. Und wir uns irgendwie auch selber fertig machen können. Ja, finde ich tatsächlich gut. Oder wir nehmen uns einzelne Teile raus. Und zwar hast du in Folge 4, glaube ich, war es, das Zitat losgelassen. Folge 4, wer erinnert sich nicht? Folge 4. Du hast gesagt, Schubladen sind nützlich in Schränken, aber blöd bei Menschen. Was hast du damit gemeint? In erster Linie habe ich die Tiefe gemeint, die in Schubladen ja doch immer noch stecken. Und Schränke, aus dem Schrank kommen. Da war kurz die Verbindung weg. Das ist mein neuer Trick. Nicht. Lieber Zuschauer, war sie nicht. Das ist ein schlechter Versuch. Das ist mein neuer Trick, wenn einem nichts mehr einfällt, zu sagen, oh, da war kurz die Verbindung weg. Entschuldigung, ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Und man hat wieder wertvolle 2 Sekunden gewonnen, um nachzudenken, was man sagen will. Was versuchst du da gerade? Nee, aber ist es für dich, sind Schubladen, bist du so ein Typ, der Menschen in Schubladen steckt? Total. Ja, also erstmal sehr optisch bei mir. Also ich stecke viele Leute erstmal in diese optische Schublade. Also es ist quasi, was ich sehe, wenn ich so ein Nietenarmband sehe, dann stecke ich die schon mal in eine Schublade. Also alle Leute mit Nietenarmband, macht euch ja was gefasst, das ist schon mal eine Schublade bei mir. Und dann Leute mit Glatze stecke ich oft in eine Schublade. Also ich reduziere die erstmal auf optische Merkmale. Das ist mal meine erste Schublade. Hast du schon mal eine Person mit Glatze gesehen, die glücklich ist? Doch, Meister Propper. Ja, gut. Aber das ist ein Genie. Das ist auch der geil. Ist ja körperlos. How to make a podcast scheiße, indem du sofort, wenn einer so ein Geistesblitz hat, sofort mit einem Satz das entkräften. Nein, aber es ist tatsächlich eine gute Frage. Genie, also Meister Propper, hat ja keine Beine. Von daher doppelt problematisch, behindert und Glatze. Also schwieriges Thema schon mal in der Richtung. Aber ich meine, also so als Genie, so wie bei Aladdin oder sowas, der kann ja jede Gestalt annehmen, die er möchte. Warum entscheidet man sich für einen glatzköpfigen Typen als Meister Propper? Was war da der Entscheidungsvorgang? Wo kam das denn her? Also meiner Meinung nach sind Glatzköpfe keine Sympathieträger. Überhaupt nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Firma Meister Propper sich einen Glatzkopf ausgesucht hat für Meister Propper und nicht zum Beispiel Jürgen Klopp. Aber wahrscheinlich, damit er so schön glänzen kann, oder? So als Zeichen für Sauberkeit und Hygiene. Das ist ein tieferer Sinn, der aber nur dann Leuten auffällt, die sich aktiv in dem Podcast zum Beispiel damit auseinandersetzen und nicht. Ja, aber dafür sind wir ja da. Ich hatte in der Schule mal einen Lehrer, der hatte eine Glatze und dessen Glatze hat so stark reflektiert, ich konnte ihn gar nicht anschauen. Der hat mich so geblendet. Ich hab mich selber gesehen in seiner Glatze. Ja, genau. Das ist so wie wenn. Wäre doch total gut, wenn man irgendwie einen Spiegel auf dem Mond ist. Auf dem Mond ist ja ein Spiegel, ne? Das heißt, wenn man in der Nacht mal hochguckt und winkt, kann man sich selber sehen, tatsächlich. Ich habe mir Folgendes gedacht. Aber das Licht braucht halt extrem lange. Das heißt, du siehst dich vor 18 Minuten. Ich bin kurzsichtig und Auto gefahren neulich. Aber mit Brille. Also, aber ich wollte kurz mal diesen Spannungsmoment aufbauen, wo kurz alle rechtschaffenden Selbstjustizleute aus unserem Hörerkreis kurz gemacht haben. Es ist nämlich so, man guckt einen Rückspiegel ab und zu und ich bin kurzsichtig, das heißt, ich sehe Dinge verschwommen in der Ferne. So, und wenn ich jetzt in den Rückspiegel gucke, habe ich mir kurz, bevor ich es getan habe, überlegt, was siehst du jetzt? Siehst unglaublich. Du wir machen ganz kurz Werbung, wir sind gleich wieder da. Bis gleich, macht's gut. Was genau sieht man da jetzt? Sag Bescheid, wenn wir wieder raus sind. So, jetzt sind wir wieder da mit Stefan Titze und seiner Anekdote. Das war jetzt dein Ernst? Ich dachte, du wirst mich abwürgen, weil es nicht lustig mehr werden kann. Aber du wolltest überhaupt nicht. Ich glaube, es kann nur noch lustiger werden. Es ist nämlich so, wenn man jetzt, der Spiegel ist ja nah. Das heißt, ich dachte, alles, was ich da, auch wenn ich kurzsichtig bin, der Spiegel ist ja nah, der ist ja kurz. Die Entfernung ist ja kurz. Also sehe ich alles, was ich jetzt da sehe im Rückspiegel, sehe ich das scharf oder nicht scharf? Ach, weißt du, Florian, den fick dich. Du mit deiner neuen Art, seitdem du karikiert wurdest und diesen blauen Haken hast und das zusammenspielt, bist du ein Riesenarschloch auf deinem großen Elfenbeinturm und guckst schnarchend und lachend auf uns herab, auf uns Volk. Seit du karikiert wurdest. Und es ist wirklich das Letzte. Und weißt du, du trägst dieses dämliche Eisen, diese Eisenkugel, die meiner Wenigkeit, die an dir hängt, trägst du mit. Das ist halt etwas, was du jetzt... Stimmt überhaupt nicht. Du bist wie Flügel für mich. Oh, Florentin. Seitdem du karikiert wurdest, bist du echt lustig. Oh, danke schön. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, und dann hast du den Spiegel gesehen und dachtest, es wird nicht besser. Ich dachte, du trittst in so einen Dialog mit mir und sagst, wow, interessante Sichtweise. Das ist kein Dialog. Das ist ein Abwimmeln. Stefan, das, was du denkst, dass Menschen normalerweise miteinander reden, ist in der Regel, dass Leute dich einfach abstillen wollen. Abstillen, Entschuldigung. Vier Worte, vier Gedankenstränge gleichzeitig überschnitten. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Da baut man manchmal einfach so Vorsilben ein, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich würde manchmal gerne in diesem Podcast in die Vergangenheit reisen und Dinge rückgängig gemacht haben, die ich gesagt habe. Ich würde in die Zukunft reisen, um darauf Bezug zu nehmen zu können, was wir gerade gesagt haben. Ja, um schlagfertig zu sein. Ja, genau. Ich habe gerade mir einen Tee gemacht und ich sauge gerade, der ist leer mittlerweile, und ich sauge an dem Teebeutel. Das ist wahnsinnig eklig. Bitte was? Ich habe gerade aus Versehen mal gemacht. Es war eine Übersprungshandlung. Ich habe eine Geschichte erzählt und dann wollte ich mich irgendwie dabei, ich habe mal gerne Dinge in der Hand. Ob ich jetzt einen Kuli in der Hand habe und so. Und ich habe aus Versehen jetzt angefangen, an diesem Teebeutel zu nuckeln. Aus irgendeinem Grund finde ich das total abartig. Ich auch. Obwohl es keinen Sinn ergibt. Es schmeckt genau wie Tee halt. Das ist halt ein bisschen komisch. Ich schäme mich gerade für mich aber selbst. Aber manchmal denkt man sich schon, meine Eltern haben mich auch echt oft verarscht. Ja, das stimmt. Oder? Also das Erste, was meine Eltern gesagt haben, also was ich sehr im Gedächtnis habe, sehr doll im Gedächtnis habe, dass Eltern nicht lügen, dass Erwachsene nicht lügen. Ja, nie. Und immer die Wahrheit sagen. Aber das war selbst ja schon eine Lüge. Fickt euch, Erwachsene. So. Heute einfach kein Argument, einfach Beleidigungen raus. Ich erinnere mich noch an eine konkrete Situation, die ich ja wahrscheinlich komplett verdrehe. Und zwar ist mir eine Breze in Abwaschwasser gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ist nicht so gut gelaufen. Aber hat mein Vater gesagt, ja pass mal auf, Breze ist ja Laugengebäck. Und Abwaschwasser, also Seife, ist ja auch nichts anderes als Lauge. Also kannst du das noch essen. Und ich bin mir bis heute noch wirklich nicht im Klaren, ob das einfach Bullshit ist oder ob ich einfach verarschen wollte oder ob das wirklich einen Hintergrund hat. Ich glaube, er wollte dich heimlich vergiften. Er wollte heimlich, dass du, ach komm, du warst jetzt 3 Jahre am Leben und dann kannst du, ist auch mal gut. Also ist auch mal gut, wirklich gut jetzt. Ich habe meinen Vater aber auch echt gequält. Ich auch. Es war mein Hobby, immer irgendwie in der Küche zum Beispiel neue Soßen zu entwickeln. Es war immer meine Idee, weil ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch die perfekte Soße geben. Ja, es kann doch nicht wahr sein, dass es nur Ketchup und Mayonnaise gibt. Warum gibt es nicht viel mehr Soßen? Gott. Oh, das tut mir so leid. Und dann dachte, ein armer Haushalt, ihr habt nur bei McDonald's gegessen. Warum gibt es hier nur Ketchup und Mayo und süß-sauer und Barbecue? Süß-sauer, genau. Selbst McDonald's hat mehr Soßen als ihr. Sour Cream. Und dann habe ich immer verschiedene, habe ich dann immer Soßen gekauft, irgendwie so eine Sandwich-Soße oder so. Und dann habe ich die versucht immer zu mischen irgendwie und habe dann immer Gewürze reingetan und die dann irgendwie mit Wasser und so und dann draußen stehen gelassen. Das hab ich auch, und dann musste mein Vater das immer probieren. Und ich danke meinem Vater sehr dafür, dass er dieses Hobby irgendwie immer weiter befeuert hat und immer gesagt hat, es schmeckt so scheiße, Kind. Das und gibt's dann nicht. Ja gut, hat er recht. Dann muss ich auch was anderes machen. Aber das gibt's nicht. Das habe ich genau das habe ich auch gemacht. Ich habe alle Gewürze, wir hatten so einen Wirklich? Gewürzschrank. Wir hatten einen Gewürzschrank und ich habe ein Wasser genommen. Aber ich wollte keine Soße machen. Ich wollte einen Gewürztrunk machen. Also ich wollte ein neues Getränk entwickeln. Da habe ich halt Wasser genommen. Also stilles, das stilles Wasser. Das strangeste Kind der Welt. Sagt der auch, der das Gleiche gemacht wollte, nur mit als Soße. Ja, aber ich hatte zumindest ein konkretes Produkt vor Augen. Und ich auch. Gewürz, ich wollte ein Getränk machen. Und ich erinnere mich, ich habe alle Gewürze aus diesem Schrank habe ich in dieses Wasser gekippt. Und am Ende hat es immer nach Curry geschmeckt. Das weiß ich noch. Weil Curry ist anscheinend das dominanteste Gewürz, was es auf der Welt gibt. Aber ich erinnere Absolut. Mich auch noch an eine Situation, wo mein Vater mich verarscht hat. Wir fallen schon wieder in dieses Kindheitserinnerungs-Ding rein. Aber egal. Wir haben unweit eines Altersheims gewohnt, wo öfter mal der Hubschrauber kommen musste, um einem sterbenden. Um die alten Leute wieder einzufangen. Um die einzufangen, genau. So, aber einfach auch nicht in den Helikopter reingeholt. Die haben einfach so einen Haken unten gehabt am Helikopter und haben die dann aufgegabelt. So einen großen Magneten. Und der Herzschrittmacher ist dran kleben geblieben. Aber, und dann hat. Und dann einmal über die Menschenmenge und Erna bleibt hängen. Da ist mir auch aufgefallen, dass Hubschrauber ja relativ unterschiedlich sind dem Flugzeug gegenüber, weil sie ja gerade landen. Sie landen ja senkrecht. Und man kann in diesem Altersheim. Scharf beobachten. Da gab es auch nirgendwo einen Platz, wo man hätte landen können, wie ein Flugzeug, sondern man kann halt nur senkrecht landen. Und dann war meine Frage, da hat mein Vater gesagt, ja, Hubschrauber, die müssen immer senkrecht, genau kerzengerade müssen die starten. Und dann meine berechtigte Frage, wie ich fand, warum? Und die Antwort war, ja, dann hat mein Vater offensichtlich nichts Besseres gewusst und hat gesagt, ja, weil die sonst explodieren. Und ich habe relativ lange in meinem Leben geglaubt, dass Helikopter, wenn sie nicht kerzengerade starten, explodieren. Einfach direkt. Und ich habe immer, wenn Helikopter mal so leicht schräg gestartet sind, habe ich immer gesagt, nein, das geht's nicht. Ich habe schon getraut um die Menschen da drin, aber es ist nichts passiert. Ich habe ja immer die Simpsons-Comics gelesen als Kind. Was? Und da gab es dann auch so Gewinnspiele. Und ein Gewinnspiel war, man konnte irgendwie eine super krasse Super Soaker gewinnen oder so, das krasseste, was man überhaupt haben konnte als Kind. Mhm. Und was man machen musste bei dem Gewinnspiel ist, man musste irgendwie den Sommerdrink entwickeln. Alkoholfreien Sommerdrink und dann das Rezept einschicken. Ich dachte ja, ich hätte einen Tipp geben können, Curry. Curry ist super. Sehr Curry shit. Ist das Beste. Und dann habe ich mir halt irgendwas ausgedacht, irgendwie eine Zitrone ausgepresst und irgendwie... Denn irgendwie eine Gurke, Apfel oder halt irgendein Scheiß halt, was überhaupt nicht funktioniert hat. Aber dann habe ich das aufgeschrieben, das Rezept, und habe gemerkt, dass es halt zwei Zeilen lang ist. So, drücke eine Zitrone aus und tu Mineralwasser dazu. Dann dachte ich mir, das wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Die wollen wahrscheinlich mehr haben als nur zwei Zeilen. Und um das Ganze ein bisschen aufzustocken, um das ein bisschen mehr Volumen zu geben, habe ich dann immer noch so Routinen von, stelle das Wasser 10 Minuten in den Kühlschrank, hole es raus, tue die Zitrone 8 Minuten in den Kühlschrank, hole sie raus, zerdrücke die Zitrone, stell den Zitronensaft 12 Minuten lang in den Kühlschrank. Bei Vollmond. Ihn raus. Bei Vollmond. Nee, weil das war das Einzige, was mir eingefallen ist, was man noch machen könnte, ist gewisse Zeiten einzubauen, die man so in den Kühlschrank stellt, so wie ein Backofen, dachte ich halt. Und du hast gewonnen. So wie in Backofen, dachte ich halt, könnte man es halt ein bisschen ummünzen auf den Kühlschrank. Und dann weiß ich noch, dann habe ich meinem Onkel das Rezept zur Korrektur gelesen gegeben, habe gesagt, hey, was hältst du davon? Und mein Onkel die sehr berechtigte Frage. Das ist Bullshit. Ja, aber das mit dem Kühlschrank, also was soll das denn bewirken? Und ich weiß noch, wie ich mich so völlig lässig zurückgelehnt habe, so, ach ja, weißt du, manchmal muss man einfach ein bisschen mehr schreiben, damit sie es besser kaufen. Ich liebe es, also, wie Kinder manchmal so ein extremes Selbstbewusstsein haben Kinder können. Kinder sind total arrogant. Ja, erstens seinen Onkel es geben, um zu helfen. Und wenn er helfen will, zu sagen, ach nee, ich verstehe das besser als du. Das hat schon seine Gründe, die du noch nicht mal verstehen kannst. Ja, ja, genau. Aber mich würde mal interessieren, wer da gewonnen hat. Weil ich habe nicht gewonnen. Also ich glaube, ja, das habe ich mir noch fast gedacht. Aber wenn man die Sachen anguckt, dann die Kinder ja kommen. Im weitesten Küchenradius, dann ist es ja nicht so viel, dass man jetzt sagt, wow, da kann man mördermäßig geiles Getränk erfinden jetzt. Das stimmt, ja. Oh, warte, ich habe gerade echt einen Panikmoment. Was? Weil es gut sein kann. Was? Okay, gut, okay, fuck, sorry. Ich dachte gerade, ich hätte mit falschem Mikrofon aufgenommen. Egal, Entschuldigung. Oh Gott. Das mal komplett aus dem Flow zu holen. Nochmal, tut mir leid. Jetzt muss ich erstmal kurz, die letzte halbe Stunde muss ich erstmal runterkommen jetzt. Nein, ich würde die Kindheit aber auch gern hinter uns zurücklassen. Ja. Wir sind erwachsene Männer, wir haben anderes zu besprechen. Und wir haben Kommentare bekommen auf unserer Facebook-Seite. Lies mal vor. Könnt ihr auch immer gerne machen, natürlich. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen von Jan P. Und der schreibt, hallo, das Podcast-UFO. Leider ist mein rechter Kopfhörer defekt und mein Handy ist eine nutzlose Plastikkrücke aus Fernost. Trauriger Smiley. Daher meine Frage. Könnt ihr bitte die nächste Folge ein bisschen lauter aufnehmen? Ich kann euch sonst akustisch nicht folgen. Aber vielleicht ist es auch ein inhaltliches Problem. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag. Ich konnte nicht mehr. Also, erstmal langsam, eins nach dem anderen, langsam. Wir müssen es Stück für Stück angehen. Fangen wir vorne an. Lies mal den Anfang vor. Den ersten Satz bitte. Leider ist mein rechter Kopfhörer defekt. Somit hört er dich nicht mehr. Ich bin links, du bist rechts. Er hört nur noch mich. Er hat sich immer gewundert, wenn du da redest. Aber soll ich jetzt antworten? Was will der Mann von mir? Stellt Fragen? Telefoniere ich gerade? Ist auch gut. Bei manchen Podcasts weiß ich nicht, ob ich einen Podcast höre oder gerade telefoniere. Ich denke in Tweets. Ich hau ihn raus. Hau ihn raus. Hau ihn live raus. Er ist nicht so hau gut. Ihn er ist live nicht gut raus. Genug. Er ist nicht echt, genug. Ist echt nicht gut. Ich bin nicht gut genug. Aber vor allem, ich finde es so geil, dass er halt das schlechteste Setup der Welt hat und dann sagt, bitte macht lauter. Ich meine, natürlich versuchen wir alle Wünsche von unseren Fans zu erfüllen, klar, und wir können es machen. Ich meine, du kannst auch selber die Folge lauter machen, zum Beispiel in iTunes, Rechtsklick, Informationen, kannst es noch lauter machen. Es gibt auch am Handy so Tasten, meistens sind die außen. Da steht, du kannst tatsächlich nicht nur das Gerät lauter machen, damit alles lauter wird, sondern du kannst bestimmte Dateien auch lauter machen. Plus und Minus. Am Handy steht meistens außen ein Gerät, da steht Plus und Minus, da sind zwei Tasten nebeneinander, die sind nicht dafür da, dass dein Handy größer wird oder die Schriftart größer wird. Dir ist schon klar, dass er dich nicht hören kann, ne? Sondern es ist so, dass du kannst tatsächlich damit die Lautstärke lauter machen. Aber ich finde es so gut, dass er erst erklärt, dass er ein furchtbares akustisches Setup hat und dann sagt, ich kann euch sonst akustisch nicht folgen. Aber, und jetzt kommt mein Lieblingssatz, vielleicht ist es auch ein inhaltliches Problem. Ja, danke. Mein rechter Kopfhörer geht nicht. Ich habe schlechte Qualität. Ich wohne neben einer Autobahn. Ich kann euch kaum verstehen, aber vielleicht ist es auch ein inhaltliches Problem. Wirklich nur. Also, das ist aber, also und danach sagt er dann unser Fan. Er hat geschrieben, euer Fan. Weiß ich nicht mehr. Ich bin auch großer Fan von Jan, ganz ehrlich. Ich meine, natürlich haben wir massive inhaltliche Probleme. Das ist uns schon klar. Aber ich glaube, also, ne, am wenigsten liegt es an der Lautstärke, die wir hier raushauen. Tatsächlich glaube ich das auch, ja. Es ist wirklich so. Die Lautstärke ist, glaube ich, das geringste Problem. Also, wenn du große Probleme haben sollst, Jan Peter, beziehungsweise Jan P., fuck, sorry, Zensur, piep. Und da wäre das inhaltliche Problem. Oh, ja, gut, da haben wir es. Aber die Pieps kann man sehr gut hören. Ja. Wenn es dir immer noch zu leise ist, dann ruf uns an, dann können wir dir alles nochmal erzählen, was wir gesagt haben. Oder wir kommen live bei dir vorbei und hält den nächsten Podcast. Das wäre auch mal eine Idee. Ich bin dafür, wenn ihr uns die Reisekosten erstattet, kommen wir zu jedem von euch. Live-Podcast. Live-Podcast. Klar. Yeah. Natürlich. Ach, heute ist erst 9, ne? Das heißt, die nächste Folge ist die 10. Was machen wir eigentlich für die 10? Haben wir uns irgendwas Tolles ausgedacht? Ja, wir machen eine Jubiläumsfolge. Eine Best-of-Jubiläumsfolge, in der wir mit einem kleinen Sekt vielleicht beieinander sitzen und uns die besten Momente anhören und die live kommentieren, wie wir eben schon mal angedeutet haben. Aber dazu brauchen wir natürlich eure Hilfe. Was waren eure Lieblingsmomente aus dem Podcast UFO? Was waren die peinlichsten Momente? Was waren die unangenehmsten? Welche Momente haben euch überhaupt nicht gefallen? Schreibt uns eine E-Mail oder am besten einfach über Facebook. Auch eine persönliche Nachricht, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch öffentlich fertig machen. Ansonsten dann können wir das vielleicht tatsächlich ein Best-of schneiden, genau. Und das Ganze dann schicken an Nike, falls die vielleicht nicht sogar Lust haben, uns zu Werbepartner zu machen. Wär's weil nicht ich besser, persönlich nicht besser, mag ich ja Adidas besser, lieber. Ich finde Adidas ist besser. Ich auch. Kauft Adidas. Wir machen so lange Werbung für Adidas, bis wir einen Werbevertrag mit Nike haben. Jetzt habt ihr es. Genau. Adidas-Sachen sind echt gut, also qualitätsmäßig gut. Nee, aber ehrlich, also kann man nicht sagen. Ich also kaum fühlen was, sich gut ich, an. Ich habe auch noch nichts gehört, dass die, Produktionsbedingungen jetzt so arg schlecht sind wie bei anderen. Überhaupt auch schlechter nicht. Als bei anderen. Die sind generell ziemlich scheiße, glaube ich, bei solchen Unternehmen. Also, aber Adidas fällt zumindest nicht negativ auf. Das ist noch, wenn man das in der Werbung sagen würde, wäre auch echt gut mal. Unsere Arbeitsbedingungen sind scheiße, aber die Konkurrenten sind auch scheiße, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, anderes Thema. und zwar ist mir was Lustiges passiert. Nein. Was ich sagen wollte, tatsächlich bin ich ja ein Typ, ich rebelliere nicht. Also überhaupt nicht. Also wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, mit der ich nicht zufrieden bin, dann ändere ich da nichts dran. Was machst du denn dann? Flüchtest du vor der Situation? Ziehst du dir was anderes an? Ich flüchte nicht. Ich versuche zu improvisieren. Ich versuche mich der Situation anzupassen. Anzupassen? What? Anstatt, dass die Situation an mir angepasst wird. Ja, ich passe mich eher an, als dass ich versuche, andere Leute an mich anzupassen. Zum Beispiel angenommen, du hättest im Dritten Reich gewohnt. Ja, klar, ich wäre ein Vorzeigenazi gewesen. Gesagt, hier, Freunde, der sieht aber nicht ganz koscher aus. Mach's gut. Wärst du auch ein Comedy-Nazi? Gab's Comedy-Nazis? Natürlich. Hä? Natürlich. Ehrlich gab's jetzt? Das. Klar. Ich glaube, ein Großteil ihrer Politik ist bei einer guten Runde Comedy entstanden. So. Ey Leute, wie saulustig wäre es halt, Russland anzugreifen. Oder Russland, stell euch das mal vor. Das hat halt noch niemand geschafft. Wie krass wäre es, wenn wir es schaffen würde. Irgendjemand hört das mit und denkt sich, Alter, machen wir, oder? Gute Idee. Weiß ich, ist ein hartes Thema, nee, Comedy im Nationalsozialismus. Aber ist es eigentlich so, dass die denn auch damals, also gab es Comedy-Clubs zum Beispiel in der Nazi-Zeit, wo die auch wirklich selbstironisch gesagt haben? Jetzt wäre es Zeit für... Was? Ich meine, jetzt wäre es Zeit für ein Wortspiel. Okay. Ich bin ganz ohr. Heute bei uns als unser Gestapo. Nee, das war nichts. So. Wir machen ganz kurz Werbung. Wir machen ganz kurz Werbung. Wir sind sehr da für Sie. Ciao. Lach doch mal ein bisschen. Wir sind nicht im Konzentrationslager. Hier ist Mareike Amado mit Can't Live Without You. Viel Spaß. Tough Crowd. Meinst du, wir kriegen es da rum? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ohne Witz, ey, wenn das Lied zu Ende ist, ich habe gar nichts mehr, ich habe kein Material mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe die ganze Folge schon. Keinen einzigen Gag mehr. Wir schwimmen mega. Wir können es noch ein. Total, ey, ich habe nichts mehr. Und du liest mir auch nicht, ey. Von dir kommt gar nichts. Doch, klar. Wir können es noch ein. Nein. Ich wollte eben diese Nazi-Geschichte erzählen. Wir hauen uns noch einen Nazi-Gag raus und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie in so ein Hörspiel oder irgendwie so einen Scheiß machen, um irgendwie echt Zeit zu Ich kann es nicht mehr, Worte nicht mehr, ich habe die Worte verloren. So, da sind wir wieder. War ein cooler Song. Ansonsten, falls ihr euch noch ein Lied wünscht, schreibt einfach auf unsere Facebook-Seite 080 22 10 oder ruft einfach durch, schreibt eine Postkarte an hff. Schreibt eine Podcaste. Ja, komm, der war jetzt nicht so schlecht. Ja, wir haben euch ein Wortspiel versprochen. Wortspiel Comedy und Nationalsozialismus. Hier. Man muss auch nicht alle Versprechen halten. Doch. Das ist auch was, hey, kleiner Rolf, wo möchtest du denn mal dienen, dem Deutschen Reich, wenn du groß bist? Ich möchte in die Leibpointe Adolf Hitler. Ja. Also was ich sagen wollte, ich war beim KFC. Ach, genau. Und ich habe bestellt und zwar, ey, das finde ich aber echt lame. Also muss ich dir jetzt mal echt ins Gesicht sagen, dass ich es lame finde. Und zwar sind die so dreist, dass wenn man ab einem gewissen Alter das Kindermenü bestellt, kriegt man kein Spielzeug mehr. What? Also das finde ich einfach eine Frechheit, weil die wissen ganz genau, dass es dir extrem unangenehm ist und du nicht sagen kannst, ja, aber da ist jetzt eigentlich kein Spielzeug drin. Das machst du nicht. Naja, du nicht sagen, es ist für einen Freund. Die wissen es ganz genau und deswegen wissen die ganz genau, dass sie einfach damit wegkommen, dir das Spielzeug nicht zu geben. Und das ist einfach scheiße. Das ist für meinen kleinen Bruder, für meinen Sohn. Ja, das ist mein Bruder. Ich könnte ein Kind haben, ich könnte irgend so ein afrikanisches Kind adoptiert haben oder ich könnte irgend so ein somalisches Kind unterstützen und will dem Spielzeug Sachen schicken. Klar. Was geht eigentlich mit euch ab? Ich habe wirklich, das war die schlechteste Bestellung beim KFC ever. Ich habe mir so ein Kindermenü bestellt. Mit Kartoffelbrei und einer Hähnchenkeule. Und ich habe nicht das Spielzeug bekommen, ich habe keinen Löffel bekommen für den Kartoffelbrei und ich habe keine Serviette bekommen und das Getränk war nur zur Hälfte voll. Also das war echt eine Katastrophe. Das war wirklich so das Stalingrad der KFC-Bestellung. Das hat mit dem KFC, das ich kenne, nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun. Ich war schon 50 Mal beim KFC, es war immer warm und lecker, aber das nicht mehr. Und dann saß ich irgendwie draußen vorm Dom auf der Treppe und wollte meinen Kartoffelbrei essen, hatte aber keinen Löffel und dann habe ich mit der Hähnchenkeule den Kartoffelbrei gegessen. Das war so ein Moment, wo ich kurz innegehalten habe. Ich hatte irgendwie eine komplett fettige Hähnchenkeule und Kartoffelbrei um den Mund und dachte mir wirklich, ist das mein Leben? Du bist eine Parodie deiner selbst. Ist es wirklich so weit gekommen? Ich sitze hier vorm Dom. Ich meine, da haben irgendwie Genies 500 Jahre lang dran gebaut, um den zu bauen. Und ich sitze hier auf der Treppe, besudle ihn irgendwie mit Kartoffelbrei, weil ich irgendwie versuche, mit einem Lebensmittel andere Lebensmittel zu essen. Ich meine, was ist denn los? Das war so ein Moment, da musste ich mal wirklich kurz in mich gehen. Und das ging nicht gut aus, diese Suche. Du hättest auch so einen Hut vor dir hinstellen können. Er hätte bestimmt noch Geld bekommen, weil er so traurig aussah. Löffel bekommen, ja. Kartoffelfrei bekommen. Vielleicht sollten wir mal eine Top 5 machen, der besten. Top 5 ist auch, glaube ich, eine gute Idee. Hat auch noch niemand gemacht, glaube ich. Also aus dem Nichts. Eine Top 5 der besten Fastfood-Ketten. Der besten, Franchise-Unternehmen, die wir kennen. Okay. Auf Platz 5. Und, warte, wir brauchen einen Jingle. Das sind die besten 5, die uns gerade spontan einfallen. Und zwar, auf meinem Platz 5 wäre McDonald's. Warte, ganz kurz noch mal eine Sekunde geben. Was? Was machst du denn? Warte. Ich muss mir die Liste schreiben. Wieso hast du dir jetzt vorgestellt, dass ich die Liste irgendwie vorhin halt habe? Ich wollte spontan machen und bei 1 was erfinden, weil ich kenne keine 5. Aber was meinst du mit Franchise? Also Ketten oder was? Ich weiß es nicht. Es war gerade so eine peinliche Stille. Ich wollte einfach irgendwas sagen. Jetzt nagel mich noch nicht auf was fest. Warte, ganz kurz. Ja, okay, leg los. Warte. Auf Platz 5 ist bei mir McDonald's. Bei mir auch. Auf Platz 4 ist bei mir... Ja, Moment. Wir müssen das ganz kurz mit McDonald's besprechen. Warum ist McDonald's bei dir nur auf Platz 5? Ich will das unbegründet lassen. Nein, McDonald's, okay. McDonald's ist immer noch lecker, aber warm auch und lecker. Aber auch irgendwie, ich traue dem ganzen Braten nicht mehr so. Seitdem ich mal gehört habe, dass man, ich habe mit jemandem gesprochen, der da gearbeitet hat, und es ist so, dass sie da auch ganz oft in das Essen rotzen und sowas. Ja, klar. Und das ist, seitdem esse ich da nicht mehr so gern, aber halt manchmal dann doch noch. Ist bei mir tatsächlich auch so ein Thema, was Takeaway angeht. Und zwar, ob man beim Takeaway Trinkgeld gibt. Und ich stelle mir immer vor, also ich habe mir zum Beispiel heute Sushi geholt, habe ich ja schon erwähnt. Und, also nur falls ihr vergessen habt, dass ich es erwähnt habe, habe ich schon erwähnt. Also meine Geschichte ist ein handfestes Alibi. Ist nicht so, dass ich jetzt das mit ihr erfinde. Ich habe es tatsächlich schon erwähnt. Ist wirklich so passiert. Und da ist es immer so, dass man dann erst zahlt und dann sein Essen kriegt. Crazy. Und da weiß ich immer nicht, ob man da Trinkgeld geben soll oder nicht. War eigentlich ja nicht, weil eigentlich bezahlt mit dem Trinkgeld ja ein Service oder sowas. Aber im Takeaway gibt es einfach keinen Service. Ja. Und deswegen denke ich mir aber jedes Mal, wenn ich kein Trinkgeld gebe, denkt er sich, der rotzt ja einfach gnadenlos in mein Essen. Weil wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Ja, genau. Das ist auch immer, was ich denke. Und wenn man aber wenn man so fantasievoll ist wie wir und so, sich so ganz komische Dinge ausdenkt, dann geht man sehr verängstigt durch Leben und auch sehr, man ist relativ schnell sehr arm, weil man sehr viel auch bezahlen muss. Extra. Aber ich finde es mit dem Trinkgeld, ich finde es tatsächlich das amerikanische System sehr gut, wo ja irgendwie auf dem Kassenzettel kann man dann den Trinkgeld schon eingeben, Tipp. Hm. Oder es gibt da ganz klare Konventionen, so und so viel Prozent Tipp. Und eigentlich sollte man dann immer auch noch mehr geben, als das, was eingerechnet ja, ist, so als genau. Bonus. Da hast du aber, einen Preis. Da finde ich es aber nämlich gut, dass man dann genau weiß, das sind Gerichte, wo es einen Tipp gibt und das sind Gerichte, wo kein Tipp erwartet wird. Weil du ja auf der Rechnung schon die Vorhersage, sozusagen das Ausfüllformular stehen hast und du weißt, das ist eine Interaktion, wo Trinkgeld erwartet wird, da kann ich noch Trinkgeld geben. Wohingegen beim Takeaway in Deutschland weißt du es einfach nicht. Oder Friseur ist auch sowas. Hallo? Nein, was? Niemals. Nein, ich dachte schon. Jetzt bin ich echt total verwirrt. Deswegen, als ich beim Friseur war, mit dem ich da war, habe ich gesagt, gibt man Trinkgeld? Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich total hin und her gerissen. Niemals. Niemals. Nie. Ja, aber warum denn? Also du meinst, Trinkgeld gibt man nur dann, wenn, sag ich mal, Service nicht die ganze Leistung ist. Also McDonald's zahlst du ja das Essen, aber Service ist ein Bonus, also bezahlst du den als Bonuskonzept. Angenommen, wohingegen beim Friseur gibt es nur den Service. Wenn ich beim Friseur bin und ich gehe da raus und sehe aus wie der junge James Dean oder so, und sehe plötzlich wahnsinnig gut aus und hätte es vorher nicht erwartet, dann kriegen die Trinkgeld, dann kriegen die mein ganzes Portemonnaie, dann lege ich alles, was ich besitze, gebe ich denen. Aber, ein flaches Portemonnaie kriegst du dann. Aber es wird soweit nicht kommen. Also die holen meistens aus mir das Nötigste raus. Und deswegen kriegen die auch halt nur das, was sie verlangen. Ich bin auch nie vom Friseur gekommen und gesagt, du siehst wahnsinnig gut aus. Ich glaube, es hat noch nie jemand gemacht. Nee, genau. Nie ist jemand vom Friseur gekommen und hat sich gut gefühlt. Aber es ist auch schwer zu vermitteln. Frisuren sind tatsächlich extrem schwer zu vermitteln, weil man hat einfach keine Standards. Man kann nicht sagen, ich hätte gerne einen Stufenschnitt hier und da, blablabla. Das hätte ich gern wie bei Subway. Kann es einfach ich hätte gern wie bei Subway. Dass man sich da, dass man von, dass man greif jeden, nicht vor. Dass man greif jeden, nicht vor. Dass man greif jeden, nicht vor. Dass man jeden Schritt überdenkt, überdenken kann, die Chance hat zu überdenken, den man quasi durchmacht. Also ich bin zum Beispiel einer, ich sag immer sehr detailliert, wie ich mir meine Frisur vorstelle. Und ich würde gerne so ein iPad oder so vor dir haben und dass du dann erstmal jeden Schritt, erstmal, willst du die Haare färben? Nein. Dann willst du eine kurzer, mittellang Pferdeschwanz. Das ist sehr grob. Aber das könnte man eine Kette keine machen. Gibt es eigentlich eine Friseurkette? So ein Franchise? Das ist mein Platz 1. Aber das ist tatsächlich, na, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil die Leute ja nicht genau benennen können, was sie wollen. Beim Subway kannst du sagen, mögen sie Tomaten? Nein. Klare Antwort. Aber ja, beim Friseur willst du wollen gerne sie, dass man willst ihre gerne Haare haben? Unter Nein. ihren Ohren noch sehen kann? Keine Ahnung. Sieht das gut aus oder nicht? Weiß ich nicht. Du kannst dich auch beraten lassen. Kommen wir zu Platz 4. Mein Platz 4 ist Asado. Das ist so eine Steakhouse-Kette. Und da gehe ich ganz gern hin. Mein Platz 4 ist Domino's Pizza. Oh! Ey! Ich weiß nicht warum. Ich habe hab da noch nie gegessen, aber das Logo gefällt mir. Ich habe tatsächlich auch einen Domino's direkt bei mir um die Ecke, wirklich keine 50 Meter von hier. Aber ich glaube, die liefern doch nur, oder? Ich glaube, da kann man gar nicht reingehen und essen, sondern die liefern nur. Wie gesagt, nur, oder? War das, das nicht weiß sowas? Ich nicht. Und vor allem, egal, Platz 3 ist bei mir, oh shit, bei mir ist Platz 3 und 2 dasselbe. dann ist Platz 3 KFC, Kentucky Fried Chicken. Ist tatsächlich bei mir so ein Ding, wo ist es man sich wirklich... Ist es abgerutscht durch deine letztliche Erfahrung? Deine nicht ganz, aber es ist, ich finde KFC deswegen so gut, weil man einfach sich auch nicht mal nur so tun kann, als wäre das irgendwie vernünftiges Essen. Das ist halt einfach nicht gut für deinen Körper. Und das ist so offensichtlich. Moment, irgendwie so bei McDonald's. Das habe ich, hab ich mir noch nicht eingeredet. So weit war ich noch nicht. Naja, warte mal. Aber ich finde, man hat ja immer so einen inneren Zwist. Ne? Man weiß, es ist schlecht, aber man will es trotzdem haben. Und dann gewinnt am Ende natürlich der, ich will es haben. Auf jeden Fall. Aber in dieser Argumentationskette gibt es dann so Sachen wie, naja, auf dem Big Mac ist ja auch Salat. Und das ist ja auch gesund. Und die Leute sehen alle so gesund aus auf den Plakaten von McDonald's. Und naja, das wird schon nicht so schlecht sein. Die Leute übertreiben ja auch oft. Und ich habe ja heute sowieso schon, bin heute schon 5 Minuten mit dem Fahrrad gefahren. Da habe ich ja die Kalorien von so einem Big Mac locker schon wieder drin. Ja, kein Problem. Ganz kurz mal, das sind so Argumente. Würde ich hier mal was einwerfen. Ich rede mir mal ein, dass ich sehr viel essen kann, weil ich auch viel nachdenke. Ich bin in einem Beruf, wo ich sehr viel nachdenke. Und ich habe mal gehört, dass das Gehirn am meisten Kalorien verbraucht. Ich wollte es gerade sagen. Also diese Information, glaube ich, hat mich 16 Kilo zunehmen lassen. Ja. Das ist das Dümmste, was man Menschen sagen kann. Das ist das Wenn Dümmste, du denkst, was man Menschen nimmst sagen du ab. Kann. Okay. Das ist so 10 Kilo zugenommen. Aber ja, das ist das Dümmste, was man Menschen sagen kann, weil über nichts hat man so wenig Einfluss darüber, sagen zu können, ob man jetzt sich viel gedacht hat oder wenig an einem Tag. Das ist ja Schwachsinn. Ob du Sport getrieben hast, kannst du ganz objektiv benennen. Oder kannst sagen, ja gut, ich bin zum Büro gelaufen, anstatt die Bahn zu nehmen. Okay, dafür kann ich mir jetzt ein 21er-Pack Chicken McNuggets holen. Ja? Klassische Argumentation, ganz einfach. Aber das Gehirn verbraucht die meisten Kalorien katastrophal, wer auch immer das rausgefunden hat. Verbiete das Wissen, vergrabe dieses Wissen, erzähl das niemandem, das ist schädlich. Und wenn es um KFC steht, ja stimmt, ich musste heute überlegen, welche S-Bahn ich nehme und dann habe ich noch mit dem Typen geredet, der Name ist mir nicht gleich eingefallen. Ach, das sind so 800 Kalorien, nehmen wir mal ein Big Mac. Es gibt so auch diese Uhren, die messen, wie viele Schritte du gegangen bist. Ja, wenn es das ja, gäbe ja. für wie viele Kalorien du mit Denken verbraucht hast, wäre es total geil, wenn du die ganze Zeit mit so Elektroden auf deinem Kopf rumläufst. Hey, will treiben Sie Sport? Nein. Aber ich denke sehr viel nach. Aber ich denke viel. Ja, aber vor allem, okay. Aber gibt es dann da wirklich Abstufungen, dass man viel denkt oder wenig? Weiß nicht. Hat schon ein Arzt mal gefragt, die haben ja so eine Checkliste, ja. Haben Sie Herzschrittmache? Nein. Treiben Sie Sport? Nein. Rauchen Sie? Nein. Denken Sie viel nach? Hat noch nein. nie ein Arzt gefragt. Ganz ehrlich zu sein, nein. Also, ja, aber es hat noch nie ein Arzt gefragt. Das sagt mir zum Beispiel, dass es nicht wirklich aktiv hilft, um abzunehmen. Ja, aber vor allem, ich meine, was heißt denn denken? Also angenommen, du spielst Schach. Da kann man davon ausgehen, dass das Gehirn da sehr hohe Leistungen bringt. Hast du schon mal einen sehr dicken Schachspieler gesehen? Denk da schon mal drüber nach. Stimmt, ja, guter Punkt. Aber die kommen auch aus Russland. naja, auf jeden Fall. Aber da ist zum Beispiel, wenn man Sport treibt, denke ich mir, da muss das Gehirn ja auch viel leisten, weil es muss immer so Fuß nach vorne, Fuß nach hinten, Fuß nach vorne, die ganze Zeit ununterbrochen. Da muss man ja, da denkt man, man denkt jetzt, man hat keine konkreten Gedanken vielleicht. Ja, ich glaube, das ist Automatismen. Gehirn arbeitet ja trotzdem. Ich glaube, das sind alles Automatismen. Auch Gehen zum Beispiel. Da machst du ja nicht mehr aktiv konstant Gedanken. Konstant drüber nachzudenken, dass man nicht jetzt einfach aufhört und zum Subway geht, sondern weitermacht. Da muss ich intensiv, also nicht, dass ich Sport treiben will, machen wir uns nichts vor. Aber da müsste ich intensiv drüber nachdenken und damit auch doppelt. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du aktiv darüber nachdenkst, wie du gerade gehst, also es sind Automatismen, aber sobald du darüber nachdenkst, sieht es total seltsam aus. Und ich hatte mal so eine Phase, wo ich wirklich, da hat mir mal jemand gesagt, Stefan, du gehst ganz komisch. Du gehst auch wirklich, schlimm. Du siehst, also alle Menschen gehen normal. Ich habe noch nie. Ja, das sind auch so Sätze, die das Problem komisch. Noch schlimmer machen. Es macht dich furchtbar. Seitdem habe ich habe ich mal darüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich komisch gehe, aber es macht das nicht besser. Du kannst ja nicht sagen, okay, mir fällt jetzt aktiv auf, ich gehe komisch. Ich stelle es genau jetzt ab und ab genau jetzt ist der Punkt, ab dem ich normal gehe. Das gibt es halt nicht. Du gehst halt weiterhin komisch und wenn es dir auffällt und du es dir bewusst machst, machst du es noch seltsamer. Ja, das ist auch so mit Körperhaltung. Ne? Wenn jemand sagt, ey, du hast eine komische Körperhaltung, ab dann siehst du einfach aus wie so ein Hampelmann, der irgendwie so den Rücken durchdrückt oder so. Weil man weiß ja auch nicht, wie man eine richtige Körperhaltung hat. Wenn ich gerade gehe, sieht Ahnung, das ganz ja komisch so. Aus. Wenn ich meinen Rücken durchdrücke, dann... Ja, du bist halt auch groß. Ne? Aber ich glaube, da kann man ja auch vieles Selbstbewusstsein ablesen. Du bist ja groß, läufst aber oft gebückt. Und da lese ich immer draus, du hast ein sehr geringes Selbstbewusstsein, weil du dich für deine Größe auch schämst und eigentlich kleiner gern wärst. Wärst du gerne kleiner eigentlich? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe eine sehr geringe Selbstachtung. Ich gucke in den Spiegel und denke, du bist verwachsen und groß und deine Nase ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Um mal über das Stichwort verwachsen wieder zurückzukommen, bei KFC kannst du dir diese ganzen Argumente nicht bringen. KFC ist offensichtlich Fett an dem Knochen. Da kann man auch nicht lange drum reden. Das sieht aus wie Fett, das riecht wie Fett, das schmeckt wie Fett. Wahrscheinlich ist es Fett. Wir können davon ausgehen. Man kann einfach davon ausgehen. Und da gibt es nicht irgendwie, möchten Sie noch einen Salat dazu? Nee, ich nehme noch eine Hähnchenkeule, weißt du was? Keine Beilage, fuck it. Ich will einen Eimer und als Beilage noch einen kleineren Eimer. Aber beide Eimer sind randvoll gefüllt einfach mit Huhn. Das ist einfach Fleisch. Da gibt es einfach nichts anderes, einfach nur Fleisch. Und da kann man sich einfach nichts vormachen. Und deswegen finde ich es auch so geil, weil das so dieser Exzess von Fastfood ist. Dieses, ich esse maximal ungesundes Essen. Und das macht schon wieder... Genau, das ist auch noch im Serviet in so einem Eimer. In dem unfassbar, unfassbar ungesundesten angemacht. Also wie es gibt dafür gar kein Wort. Man kann es nicht Geschirr nennen. Es gibt im Deutschen kein Wort für Eimer. Nein. Es gibt im Deutschen kein Wort für ein Eimer. Behältnis. Gibt es einfach nicht. Behälter, ja. Dein Platz 3. Oder waren wir schon bei 2? Ich hatte schon KFC als Platz 3 genannt. Scheiße. Mein Platz 3 ist Applebee's. Was ist das denn? Applebee's. Ich war mal in den USA und war ich in Applebee's und hat mir sehr gut gefallen. Ach Gott. Ich war mal in den USA. Ich bin Stefan Titze. Ich habe so eine tiefe Radioerzählerstimme. Ich war einmal, das ist auch so ein Ding. Mich hat jemand auf meine Erzählerstimme reduziert. Menü. Okay, Lunch. Es gibt Sandwiches, es gibt Steak, es gibt Nachos. Die sind sehr nett. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die sind vor allem Drinks, netter. Also vor allem in diesem einen Laden, wo ich war. Eigentlich auf Platz 3 ist nur der eine Laden. Nur weil dir die Kellnerin gefallen hat. Die war sehr sagst nett. Du jetzt, ist es auf die Platz. War sehr nett. Was ist das für eine uninvestigative Journalistin? Sie hat sich zu mir gesetzt und hat gesagt, hey, I'm Katie, I'm your waitress for today. And dann hat sie angefangen zu erzählen und ich hatte, glaube ich, die ganze Karte gekauft. Einfach weil es so nett war, wie sie es zu mir gesetzt hat. War auch ein bisschen aufdringlich, aber es hat mir irgendwann auch gefallen. Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist Burger King. Tatsächlich immer mein Team Highlight. Aber Team Wallraff. Team Wallraff, ich finde, schau mal. Wir leben in einer Gesellschaft. Ich habe jetzt schon abgeschaltet, wenn du anfängst mit, schau mal. Hör mal zu. Jetzt will ich mal wirklich was sagen. Wir leben in einer Gesellschaft von Kompromissen. Ja? Trink Alkohol. Trink Bier, aber alkoholfrei. Isst Chips, aber die Diätvariante. Irgendwie kauf dir Käse, aber nur den fettfreien. Ist das vielleicht dein Kompromiss? Also ich hab sowas nicht in meinem Kühlschrank. Da, finde ich, braucht es einfach eine Strömung in der Gesellschaft, die gegen den Kompromiss ist. Die sagt, wenn schon ungesund, dann so fucking ungesund und fucking eklig, wie es geht. Und dann auch noch scheiß Arbeitsbedingungen. Lass uns den Leuten Coke Zero ist ein riesen Erfolg, ja. Cola, aber eigentlich nicht wirklich. Ja, irgendwie so Zigaretten, irgendwie light oder so. Der größte Erfolg der Welt. sind total auf dem Vormarsch, diese so eigentlich doch nicht Produkte. Irgendwie Hybridauto oder irgendwie dann Carsharing. Auch ein wahnsinniger Erfolg. Nein, Toyota Prius. Alles scheiße. Nein. Man muss auch in seinem Leben, don't be a maybe. Leute, diese Prämissen, du hast einfach alles falsch. Der Hybridwagen, der Prius ist der meistverkaufte Wagen der Welt, glaube ich. Ja eben, ich sage ja, dass es gut ankommt. Ich sage nur, dass wir einen Gegenentwurf dazu brauchen. Mein Platz 2. Die Leute können sich, schau mal, weißt du, früher, auch ohne dass Krieg war, sind Leute den ganzen Tag mit dem Säbel rumgelaufen, weil es gut sein konnte, dass sich irgend so ein Typ, den du dumm angeguckt hast, zum Duell, zum Tode rausgefordert hat. Du konntest einfach sterben. Einfach, weißt du, da war noch alles auf dem Spiel. Da gab es kein, ja, Gewalt, ja, ist nicht so gut, ja, und wir sollten ja erstmal vielleicht Drohnen hinschicken und wenn die nicht, ne. Da gab es einfach auf die Fresse den ganzen Tag. Ja, da stand noch was auf dem Spiel, ja, da konntest du die Haustür verlassen und du konntest sterben. Und heute, nein, wir müssen alle einen Helm tragen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich jetzt hingehe mit der Anekdote. Aber auf jeden Fall, wir müssen einen Helm tragen, wir müssen irgendwie Finanzpakete, ach, weißt du, ich weiß es doch nicht. Ich mag Burger King, ich mag die Burger. Und ich finde, Burger King haben einfach fucking gute Pommes und das muss man auch immer sagen. Mein Platz 2 ist Backwerk. Och, ey, du bist so scheiße. Allein an der Top 5 kann man einfach merken, dass du ein Riesenarschloch bist. Weißt du, wir reden hier von, du machst es auf und dann kommst du mit, ja, deutschen Bäckerei und Backwerk ist ja, Backwerk ist furchtbar. Backwerk ist so scheiße. Backwerk ist so scheiße. Ich habe heute Morgen seit langem mal wieder im Backwerk, hab mir was zu essen geholt und ich habe mir 2 Laugenbrötchen geholt und die Cola und eine Cola und selbst die Cola hat scheiße geschmeckt. die Cola war scheiße und die beiden Laugenbrötchen waren locker einen Tag alt. Die habe ich mir morgens geholt, die waren locker einen Tag alt. Die waren so trocken und so schon nicht zusammengefallen, wie jetzt, wenn man ein Brötchen einfriert und wieder auftaut. So ganz seltsam haben die geschmeckt. Aber die Bedingung ist doch, Selbstbedienung macht alles schlechter. Alles, was gut war, ist durch Selbstbedienung nicht mehr so gut. Ja, genau. So ist es doch einfach. Allein, dass Leute es schon mal angefasst haben könnten, macht es schlecht. Ja, aber ich mag tatsächlich Selbstbedienung, weil ich irgendwie socially awkward bin und ich gerne mit Menschen interagiere. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz gutes Thema und ich bin da tatsächlich auch ab und zu, weil man auch immer das Gefühl hat, man kriegt schnell seine Sachen. Man muss nämlich nicht warten an der Reihe. Genau, irgendwie und, ich bin ja, auch sehr ungeduldig. Am Ende ist es komplett falsch. Und vor allem, ich mag nicht die Situation, dass du, wenn zum Beispiel irgendwie so eine Bäckerei leer ist und du gehst rein und du weißt aber nicht direkt, was du willst. Und du stellst dich erstmal vor die Theke und dann wirst du sofort gefragt, was hätten sie gerne? Aber du weißt es einfach nicht. Und du denkst dir, Streuselkuchen oder Kirschkuchen oder vielleicht der Amerikaner. Aber du weißt es nicht, du musst sofort antworten. Oder ein Ei. Oder ein Ei. Und dann meistens gehst du dann direkt wieder, weil du dich einfach nicht entscheiden kannst. Aber bei Selbstbedienung hast du das Problem nicht. Da kannst du dich so lange Zeit nehmen, wie du willst. Mein Platz 1 ist Subway. Verdammt, meine auch. Yay, das ist ein persönliches Ende. Subway ist das Beste, mal ganz ehrlich. Und ich sag dir jetzt mal ganz kurz, ja, meine 3 Regeln für das perfekte Sandwich. Aber jetzt kommst erstmal du, es war ein Teaser. Du kommst erstmal. Also ich bin der Meinung, also ich hole mir immer Italian Brot, 30 cm mit Turkey Ham Bacon Melt und der Knoblauchsoße. Salat, kaum was. Ich nehme Blattsalat, ein paar Oliven und normale Gurken. Ich betone normale Gurken. Wenn eine Gewürzgurke mein Sandwich berührt, fliege ich über die Theke und schlage der Bedienung in die Fresse. Es ist wirklich toll. Es ist purer Individualismus. Du kannst alles, was auf deinem Sandwich ist, auswählen. Du kannst selbst das Sandwich an sich, das Brot auswählen. Du kriegst noch einen schönen Keks dabei in einem Menü, was nicht zu teuer ist, mit einer Cola dabei. Es ist toll. Du kannst es nachfüllen, die Cola. Es ist Wahnsinn. Und du bist einigermaßen schnell dran. Die Läden sind schön eingerichtet. Es gibt eine gute Punktekarte. Hast du die Subway-Punktekarte? Nein. Ja doch, hab ich auch. Oh, die musst du dir unbedingt besorgen. Hab ich auch. Ich hab schon ein heißes Getränk umsonst bekommen. Ja, aber weißt du, du hast nicht irgendwie so einen Zettel, irgendwie, der zeitlich bedingt ist und gewinne eine Reise nach XY. Nein, du hast einfach knallharte Karte, die hast du in deinem Geldbeutel und dann piepst du das immer ab an der Kasse und kriegst einfach Punkte und dann irgendwie nach einem Monat sagt er, oh, sie können übrigens auch kostenlos haben. Ja klar, warum nicht? Zack, bumm, kein Bullshit, fertig. Meine 3 Regeln und für das perfekte Subway Sandwich. Noch gut, dass es mal angeteased hat. Ist nämlich noch was gut. Fuck, ich hab's vergessen. Gut, meine 3 Regeln für das perfekte Subway Sandwich. Regel Nummer 1. Frischkäse. Nein. Auf gar keinen Fall Scheibenkäse. Anfängerfehler. ist für mich immer ein Zeichen, dass die Leute keine Ahnung haben. Und achte mal drauf, wenn du sagst, ich möchte Frischkäse, dann kriegst du so ein anerkennendes von der Bedienung, weil die genau weiß, dass du Ahnung hast, was ein richtig gutes Sandwich ist. Regel Nummer 2, nicht toasten. Auf gar keinen Fall toasten. Das kann man sagen? Sandwiches darf man nicht toasten. Das kann man sagen? Mittlerweile ist es so weit, dass sie automatisch davon ausgehen. Ich habe das tatsächlich mitbekommen. Ich habe schon vor Jahren Subway-Sandwich genossen und da war das gar nicht so gängig, getoastet wurde. Da haben die immer erst noch gefragt, wollen sie es getoastet haben. Mittlerweile gehen sie automatisch davon aus, vielleicht ist es wirklich so ein Policy-Ding, dass Subway irgendwann gesagt hat, die Leute mögen das, geht einfach davon aus, dass sie es haben wollen. Oder es ist einfach nur Faulheit. Auf jeden Fall auf gar keinen Fall toasten. Und zwar, das macht die gesamte Konsistenz des Sandwiches kaputt. Macht's wirklich? Zweitens, Sandwiches müssen kühl sein. Ich will keinen Burger, ich will kein Steak, ich will ein Sandwich. Das ist was Erfrischendes, was Knackiges. Das ist in der Richtung, das geht ja schon in die Salatecke, ja? Ich will mich danach gut fühlen, ich will mich danach erfrischen. Sandwiches, der Salat von Florentin. Ja, das geht schon in die frische Wohlfühlecke. Da will ich nichts Warmes dabei. Und es gibt nichts Schlimmeres als warme Frischkäse. Regel ganz kurz, bevor deine letzte Regel kommt, es ist nämlich so, du kannst den Laden auch verarschen. Und das finde ich ganz toll. Wenn man den Laden auch, das ist ein menschlicher Laden, der auch ein bisschen versagt. Er hat Schwächen. Die haben manchmal nämlich so Sachen, die haben so Angebote. Es gibt immer den Sub des Tages. Und ich habe, wie gesagt, ich hole mir mal Turkey, Ham und Bacon. Und dann haben die zum Beispiel Turkey, Ham als Sub des Tages. Das gibt es dann wesentlich billiger. Und dann kannst du den Laden verarschen und du kannst deins trotzdem haben, indem du das nimmst plus Bacon. Das ist nämlich insgesamt billiger als das, was sie anbieten. Und dann habe ich die überlistet und die hat mir natürlich erst gesagt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja klar geht das. Wirklich? Ja, aber dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat sie mich so augenzwinkern, hat sie gesagt, ja, sie haben ja recht, sie haben uns durchschaut. Und dann kam Konfetti vom Himmel und so, naja, vielleicht nicht. Du bist wirklich die Person, die sich am leichtesten verarschen lässt. Weil wenn irgendwie eine gut aussehende Bedienung, eine weibliche Person da so... Man nimmt als weiblich. Ich bin von, ist, gibst du einfach doppelt ich so viel Geld aus. Ich bin von allen menschlichen Wesen, die ziehen mich in den Bann. Relativ einfach, ja. Okay. Regel Nummer 3. Wenig Soße. Ich sage immer aktiv, bitte wenig Soße. Das sage ich auch. Weil es gibt tatsächlich, die ballern das voll und vor allem, die hauen das immer in das Scharnier des Sandwiches rein, also in die Falz, glaube ich, sagt man, da wo man zuknickt und zuklappt, da hauen die das rein. Das ist auch eklig, wenn man das toastet, dann bricht es auch manchmal. Das heißt, man hat zwei lose Hälften. Auf gar keinen Fall, kotzen. Niemals toasten, never ever. Regel Nummer 4, ganz großer Anfängerfehler ist der Satz mit allem. Wie oft ich das höre. Leute, macht euch nicht lächerlich. Niemals mit allem, auf gar keinen Fall. Das ist wie wenn du einen Blumenstrauß isst. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht gut schmecken. Es sind einfach zu viele Impressionen. Es sind zu viele Dinge, die gleichzeitig funktionieren. Das funktioniert nicht. Das ist wie wenn du irgendwie, du gehst zu einem Konzert und da spielt Geige, Cello, Trommel, Harfe und Sänger gleichzeitig. Wer will das denn? Mit der Bassdrum auf dem Rücken. Und dieser Hi-Hat hinten drauf, der so überall Schnuren hat. Das war geil. Ja, die finde ich wieder beeindruckend. Ich auch. Nein, ich auch. Meine Regel, maximal 4 Zutaten. Bei mir sind es generell Salat, Tomaten, Zwiebeln. Und manchmal, wenn ich crazy bin, haue ich dann noch Gurken dazu. Essiggurken tatsächlich, kommt dann natürlich auf den Hauptbelag und die Soße an. Aber das muss natürlich alles gut harmonieren. Aber niemals mit allem. Never ever. Sag das niemals. So, Dankeschön, Florentin. Wir sind noch durch. Ja, das gerne. Waren 1 Stunde und 8 Minuten. Das waren 1 Stunde und nicht, wie viel wir schneiden. Hat sich wesentlich länger angehört. Ja, es war heute. War, ging doch eigentlich. Ja. Nächste Woche reden wir nochmal über Magnete, weil ich gerade welche in meiner Hand habe, weil ich die gefunden habe gerade. Und weil es echt mich immer wieder fasziniert, wenn ich Magnete sehe. Ja, das wird noch, glaube ich, ein lang anhaltendes Thema für uns bleiben. Vielen Dank an alle Leute, die Kommentare geschrieben haben. Wir nehmen uns das natürlich zu Herzen, diese Folge. Wir freuen uns über positive iTunes-Bewertungen. Wesentlich lauter sein als die anderen. Vielen Dank an Jan und alle anderen, die natürlich auch schreiben können, was wir für Folge 10 machen sollen. Was würdet ihr euch wünschen? Und vielleicht, wenn wir wirklich genug Einsendungen bekommen, können wir ein cooles Best-of machen. Was waren eure Lieblingsstellen, eure Momente, wo ihr wirklich lustig, heiter wart, wo, sag ich mal, dann eine Emotion auch zustande kam. Was waren das für Momente? Ansonsten, vielen Dank an Stefan Titze, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Und vielen Dank, ich hoffe, die nächste Folge kommt schneller. Wir wollen jetzt wirklich einen regelmäßigen, wöchentlichen Aufnahmerhythmus etablieren. Und falls Stefan Ditze nicht wieder irgendwie ein Gewinnspiel gewonnen hat oder ein Buchdeal geschlossen hat oder irgendwie sowas, kommt die nächste Folge nächsten Dienstag. Bis dahin. Macht's gut und bleibt Podcast-UFO-ig. Keep it Podcast-UFO.